Bitte schön. Sind wir in einer Praxis oder im Krankenhaus? Egal, was Sie wollen. Okay. Machen wir Notaufnahme. Wir sind in einer Notaufnahme im Krankenhaus. Okay, ja. Guten Abend. Mein Name ist Genç. Ich bin die Zustandsärztin auf der Notaufnahme. Bevor wir mit dem Anamnesegespräch anfangen, möchte ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ist das in Ordnung für Sie? Aber natürlich, guten Abend. Frau Doktor, wie war das? Doktor Genç. Ja, mein Name ist Genç. Ah, das klingt so türkisch. Kommen Sie aus der Türkei? Ja, Sie haben recht, ich komme aus der Ah, Türkei. das ist toll. Ich komme auch aus der Türkei. Ach so, Sollen wir auf wie heißen Sie? weitermachen? Wir können auf Deutsch weitermachen. Okay. Mein Deutsch ist nicht so gut, Frau Doktor. Deswegen, ich versuche. Wenn Sie Schwierigkeit hätten, können wir einfach wechseln. Ja. Okay. Also, mein Name ist Frau Mazes Kurt. Können Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Mazes, Martha, Anton, Zeppelin, Emil, Zeppelin. Und Okay. Nachname ist Kurt, KURT. Frau Kurt, oder? Genau. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 67 Jahre alt. 67 Jahre alt. Wann sind Sie geboren? Am 25. April 1956. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin ungefähr 1 Meter, ich glaube 68. 68. Und wie viel wiegen Sie? Oh, zu viel, Frau Doktor, zu viel. Ich habe wieder Gewicht zugenommen. Ich glaube, im Moment habe ich 85 Kilo. 85. Okay, vielen Dank für die Informationen. Jetzt können wir über Ihre aktuelle Beschwerde sprechen. Was führt Sie heute zu mir? Oh, Frau Doktor, ich habe seit circa 3 Wochen Okay. Schmerzen hier an der Seite, am Rücken. Rechten Das Seite. ist auf der rechten Seite, genau, an der Wirbelsäule oder in der Nähe der Wirbelsäule. Starke Schmerzen, das sticht richtig rein. Jedes Mal, wenn ich versuche einzuatmen, dann bekomme ich so einen richtigen Schmerz, wie ein Messerstich. Also, stechende Schmerzen haben Sie. Ja. Und es wird nicht besser, obwohl ich schon so viel Schmerztabletten genommen habe, hört es nicht auf. Okay, was haben Sie eingenommen? Oh, das war Ibuprofen, 800, das dreimal, viermal am Tag. Okay. Seit 3 Wochen nehmen Sie regelmäßig jeden Tag oder Ja, ab ich nehme und zu? jeden Tag mindestens zweimal 800, manchmal sogar drei. Aber das wird nicht besser, geht auch nicht Das hat weg. doch keine Wirkung. Nein. Nur Okay. ganz für ein paar Stunden vielleicht. Und haben Sie rötliche Flecken bemerkt auf der Seite, auf der Haut? Nein, habe ich jetzt nicht gesehen, nein. Okay. Also ich habe im Spiegel geschaut, aber das sieht alles normal aus von außen. Keine Bläschen haben Sie bemerkt. Nein, habe ich nicht gesehen, nein. Okay. Und sind die Schmerzen im Laufe der Zeit schlimmer geworden oder sind sie immer gleich? Als Intensität meine ich. Ich würde sagen, die haben sich ein bisschen verschlechtert, ja. Wie würden Sie die Schmerzen einschätzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 ist sehr leicht und 10 sehr stark Schmerzen. Also im Moment würde ich sagen, das hat mit 3, 4 angefangen, würde ich sagen, und ist jetzt vielleicht bei 6, 7. 6, 7. Okay, Sie haben zugenommen, also okay. Ja. Haben Sie weitere Beschwerden bis auf diese Schmerzen? Ja, also wie gesagt, ich bekomme manchmal schlecht Luft, deswegen. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe auch eine chronische Bronchitis, eine COPD. Ich Okay. bin mehrere Sprays und ich habe den Eindruck, dass diese Bronchitis auch schlechter geworden ist seit 2, 3 Monaten. Da ist es eine Bronchitis. Sie haben ja Luftnot seit 2, 3 Monaten. Keine richtige Luftnot, aber es ist schlechter geworden als vorher. Okay. Was nehmen Sie regelmäßig gegen COPD? Da habe ich so zwei Sprays. Eins mit so einem blauen Deckel. Och, ich glaube, das heißt Ja. Salbutamol. Und dann habe ich noch eins, das hat so einen grünen Deckel. Ich glaube, das heißt Perodual oder so ähnlich. Perdual. Perodual, ja. Erinnern Sie sich an die Dosierungen? Oh nee, das weiß ich leider Und nicht. Sie machen jeden Tag Ja. einzelne Hübe oder? Ja, ich nehme jeden Tag von beiden zwei Hübe morgens. Okay. Aber Sie haben gemerkt, dass dass es eine Verschlechterung gibt mit COPD. Ja, das ist so mein Eindruck, genau. Also normalerweise haben diese Sprays immer ganz gut geholfen, aber jetzt seit 3 Monaten, denke ich, ist es nicht so gut. Haben Sie Brustschmerzen? Vorne auf der Brust habe ich keine Ja. Schmerzen. Okay. Sie haben nur auf der rechten Seite und Das im ist Rücken. sehr, sehr punktuell. Also da ist eine ganz kleine Stelle, wenn man da mit der Hand hinkommt, dann tut es Okay. weh, ja. Haben Sie was Schweres gehoben vor 3 Wochen? Nein, nein, nein. Nichts. Nein. Machen Sie regelmäßig Sport? Nein, ich mache keinen Sport. Kein Sport. Haben Sie Fieber, Stuhlfrost? Nein, nein, Fieber habe ich jetzt nicht. Haben Sie Probleme mit Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, da habe ich nichts, nein. Ja, Okay. gut, mit dem Wasserlassen, das ist aber schon länger so. Meine Frauenärztin sagt, die Blase ist etwas schwach geworden. Ich kann Okay. Urin nicht halten. Wenn ich mal huste, dann läuft es sozusagen ein bisschen raus, aber sonst habe ich keine Probleme, nein. Okay. Haben Sie Schlafprobleme? Nein, eigentlich nicht. Sie können gut schlafen in der Nacht, Ja, das trotz COPD. So. werde halt jetzt wegen den Schmerzen, werde ich immer wieder wach, weil wenn ich Okay. mich drehe oder auf die Seite lege, also auf die Seite kann ich mich gar nicht hinlegen, Okay. dann ich das und dann tut es weh, dann muss ich mich auf die andere Seite drehen. Ich werde manchmal auch in der Nacht deswegen wach. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Nein. Jetzt möchte ich über Ihre Vorgeschichte einige Fragen stellen. Haben Sie schon gesagt, Sie leiden an COPD? Seit Ja. wie vielen Jahren? Oh, seit ungefähr 15 Jahren. 15 Jahren. Haben Sie noch weitere Erkrankungen? Ja, also ich habe Medikamente für den Blutdruck. Ja, seit wann? Auch so seit 20 Jahren ungefähr. Und dann habe ich Medikamente für Allergien für den Frühjahr, damit die COPD nicht schlechter wird. Und dann habe ich seit 2 Jahren Medikamente für den Diabetes. Ja. Was nehmen Sie gegen Bluthochdruck und Diabetes? Oh, da muss ich meine Liste mal angucken. Ich kann mir das nie merken, Frau Doktor. Moment. Ja. Hier habe ich Candesartan 16 Milligramm. Eine morgens, eine abends. Dann habe ich Atorvastatin 40 Milligramm. Ah, das ist für das Cholesterin. Hat mir mein Arzt aufgeschrieben. Nehme ich eine am Abend. Die Sprays habe ich Ihnen ja schon gesagt. Und Atorvastatin 4 Milligramm, Entschuldigung. bitte, 40 Milligramm. Ator 14. 40. 40, ja, 40. Dankeschön. Und was habe ich noch gesagt? Diabetes gegen Genau. Diabetes. Und für den Diabetes nehme ich seit neuestem, ich hatte vorher Metformin, das habe ich nicht so gut vertragen, da habe ich immer Durchfälle bekommen. Foxiga 10 Milligramm. Okay. Einer am Morgen. Ja, sie sind zu viel. Viele Medikamente. Nehmen Sie. Ja, der sagt, ich muss sie alle einnehmen. Ja, und haben Sie Allergien gegen Heuschnupfen oder? Ja, gegen verschiedene Pollen und Gräser. Ja. Also ist es saisonal, nur im Ja, Frühjahr. nur im Frühjahr dann für ein paar Monate. Ja. Okay. Rauchen Sie? Ja. Seit wann? Oh, ich glaube seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren. Wie viele Ja. Zigaretten am Tag? Ich habe es ein bisschen reduziert. Ich habe immer bisher eine Schachtel ungefähr geraucht, aber jetzt mache ich ungefähr, ja, so 10 Zigaretten am Tag. Also eine halbe Packung am Tag. Ja, Ja. ungefähr. Ja. Seit wann haben Sie diese reduziert oder wann haben Sie diese reduziert? Auch seit 2 Jahren. Ah, das ist sehr gut. Wegen COPD haben Sie das gemacht? Ja. Mhm. Das haben Sie gut gemacht. Und trinken Sie Alkohol? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Okay. Haben Sie Erfahrung mit Früher Drogen? habe ich gerne etwas Raki getrunken, aber das mache ich jetzt auch nicht mehr. Aha, okay. Aber nicht mehr. Momentan trinken Sie Im keinen. Moment. Okay. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, nein, nein, nein. Ja. Drogen nehmen. Okay. Haben Sie Husten? Momentan. Ich hätte noch ein paar Fragen zu Ihrer aktuellen Beschwerde, deswegen bin ich zurück. Ja, also immer wieder natürlich, den Husten habe ich schon immer wegen der COPD, ja. Am meisten morgens, oder? Meistens morgens und manchmal auch unter der, am Tag. Trotz der Medikation bekommen Sie immer noch Husten morgens. Ja. Aber das ist üblich für Sie. Es ist nicht geändert in letzte 3 Wochen. Ich habe halt das Gefühl, dass tagsüber die Luft etwas schlechter ist als vorher. Wenn Sie einatmen, nehmen die Schmerzen zu? Ja, wenn ich Einatmen. einatme oder mich bewege, dann sticht es wie ein Messer an diese eine Stelle rein. Okay. Haben Sie beim Husten Auswurf? Nein. No, nein, kein Auswurf. Okay. Ich muss kurz gucken, ob ich alles richtig aufgeschrieben habe. Ja. Sind die Schmerzen stehende Schmerzen und keine Ausstrahlung, oder? Nein. Nur auf einige Punkte haben Sie noch sehr viel. Ja, Frau Kurz, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie etwas Ja, wissen? ich würde mich freuen, wenn Sie sagen können, was es ist und ob Sie mir andere Schmerztablette geben können, weil das hört nicht auf und so langsam mache ich mir Sorgen. Ja, ich verstehe Sie. Ich glaube, haben Sie eine Bauch Brustfellentzündung. Und um diese Diagnose zu bestätigen, möchte ich eine Röntgenaufnahme durchführen lassen. Und ich nehme Ihnen Blut ab, damit wir im Blut Entzündungszeichen sehen können. Und ich werde Sie natürlich körperlich untersuchen, die Lunge abhören. Und damit können wir die Situation oder den aktuellen Zustand vom COPD sehen. Vielleicht gibt es eine Veränderung in der Lunge. Okay, das hört sich gut an. Wollen Sie, gut. Machen Sie das alles heute noch? Ja, wir machen alles heute, weil das wichtig finde. Ja, und dann müssen wir sofort behandeln. Okay, gut. Das. Gut, danke. Impfstatus, Familienanamnese, Sozialanamnese ist Also, Feld. evet. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Ist die Patientin Hat sie ein Trauma? Ist sie gestürzt? Ist sie hingefallen? Ja. Hat sie was, ist sie irgendwo angestoßen worden? Ja. Hat sie einen Nur Fall gehabt? eine Frage gestellt. Können Sie gehoben? Haben Sie was Schweres gehoben, aber das genügt nicht vielleicht, ja. Nicht mehr. Eine Traumata sollte ich nachfragen, ja. Warum? Woran denken Sie bei Trauma oder Sturz? Es könnte vielleicht ein, das ist schon eine alte Frau, vielleicht eine Rippenfraktur. Ja, das Genau. wäre die Möglichkeit, genau. Vielleicht Osteoporose, eine Also pathologische dann werden Fraktur. gleich mal die Ergebnisse. Sie haben Laboruntersuchungen gemacht. Keine Entzündungszeichen. Blutbildweise rote Blutkörperchen sind sehr gut. Schilddrüsenwerte sind gut. Nierenwerte sind gut. Leberwerte sind gut. Alles unauffällig. Nur der Zuckerwert des Hämoglobin A1c ist bei 6,7. 6,7. Ja. Leicht erhöht. Diabetes hat. Ja. Blutdruck 130 zu 70. Und beim Abhören auf die Lunge hören Sie nur beidseits basal leichtes Knistern und ein bisschen feuchte Rasselgeräusche im Rahmen der COPD. Knistern habe ich nicht verstanden. Knistern, was ist es? Knistern, ein Entfaltungsknistern, wenn man tief atmet, dann das ist dieser Knistern. Wenn Sie Papier, Wir sagen auf Türkisch Krepitation, oder? ja, Ja, oder okay. ich weiß nicht, was es auf Türkisch ist. Ne, nicht Türkisch, Lateinisch, Krepitation. Krepitation. Repetition, genau richtig. Okay. Krepitation. Knistern, das ist das Knistern. Knistern. Okay. Sie hat eine Röntgenaufnahme bekommen, jetzt vielleicht zur Information. Also nochmal ganz genau, Sie haben die körperlich untersucht. Sie fassen die Patientin an von außen und sie hat paravertebral rechts in Höhe der achten Rippe. Wenn Sie auf die Rippe drücken, auf diese eine Stelle, höllische Schmerzen, sehr starke Schmerzen. Stechend, nur rechts. Sonst hat sie keine Schmerzen. Okay. Sie machen eine Röntgenaufnahme. Sie sehen ein Lungenemphysem bei COPD. Ja, so bitte. Sie sehen auf der linken Seite ganz schwache weiße Punkte, also Flecken. Linken Seite, auf der linken Seite. Auf der linken Seite. Apex, im Apex? Oder? Nein, im oberen Lungenlappen. Lungenlappe, weiße Flecke. Apex, genau. Was machen Sie weitere Untersuchungen? Vielleicht könnte es eine, aber sie hat Was machen keine Sie für weitere Untersuchungen? CT-Thorax. CT-Thorax. Im CT-Thorax kommt raus, sie hat an der achten Rippe eine Rippenfraktur ohne Trauma. Sie hat Raumforderungen, Ein Tumor, ja. Flecken auf der linken Oberlappen und sie hat einen kleinen Knoten an der linken Brust, circa 2 Zentimeter in 3 Uhr. Mamazea und Metastasierung. Ach so. Jetzt habe Ja. ich vorhin geraten. Genau, und jetzt bekommt diese Patientin, hat eine Mammographie bekommen sofort. Sie hat diesen 2 Zentimeter großen Knoten. Und was machen wir jetzt mit der Brust? Ein Nadelbiopsie. Eine Biopsie, eine Stanzbiopsie. Das bekommt sie jetzt morgen, glaube ich, bei uns. Genau. Wow, sehr gut. Jetzt habe ich vorher schon verraten, jetzt machen wir Arzt-Arzt-Gespräch. Okay. Ich fange an. Guten Abend, Herr Oberarzt. Heute möchte ich Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Sie ist Frau Kurt. Sie ist 67 Jahre alt und berichtet über seit 3 Wochen bestehenden Rückenschmerzen auf der rechten Seite. Die Schmerzen sind im Laufe der Zeit, haben sich im Laufe der Zeit verschlimmert. Am Anfang war die Intensität, lag bei Intensität, die Intensität bei 4 von 10, aber momentan ist es 6, 7 von 10. Sie hat keine Bläschen bemerkt. Also die Haut ist intakt. Und die Schmerzen sind stechend und sehr pünktlich. Also auf mehrere Punkte kann sie die Schmerzen spüren. Ja, und sie leidet an COPD schon seit 15 Jahren. Aber seit 2, 3 Monaten hat sie eine Verschlechterung bemerkt. Momentan hat sie Husten wie immer, keine Verschlechterung. Sie hat keine vegetative Anamnese, ist unauffällig, bis auf Urininkontinenz beim Druck. Sie leidet an folgenden Erkrankungen: arterielle Hypertonie seit 20 Jahren, der mit Candiazan 16 Milligramm morgens, abends behandelt wird. Und sie leidet an seit 2 Jahren Diabetes mellitus, die mit Faxiga 10 Milligramm behandelt wird. Und noch. Sie hat Allergie, saisonelle Allergie, und dafür bekommt sie Spray nur im Frühjahr. Und die COPD ist mit Salbutamol und Peridual Spray behandelt. Und gegen Hyperlipidämie nimmt sie auch Atorvastatin 40 Milligramm abends ein. Ich habe leider Familienanamnese und soziale Anamnese vergessen zu fragen. Das kann man dann nochmal nachholen. Sie sehen ja die Patientin später nochmal. Ja, dann frage ich danach. Gut. Sie ist starke Raucherin. Seit 50 Jahren raucht sie Oh, ja. ungefähr ein Schachtel pro Tag, aber seit 2 Jahren hat sie reduziert. Aber ungefähr 50 Packungen hat sie Nikotinkonsum. Kein Drogen, kein Alkohol trinkt sie. Die anamnestische Angaben sprechen am ehesten für eine Kotfraktur oder Costafraktur. Rippenfraktor. Rippenfraktur, sagen Sie. Okay. Ja, Rippenfraktor, ja. Ein Rippenfraktur. Aber Sie müssen auch, Patientin, hat sie jetzt ein Trauma oder hat sie kein Trauma? Ja, vor 3 Wochen hatte sie eine Trauma, glaube ich. Nee, Trauma. ja. Ja, Entschuldigung. Das heißt, die Patientin ist nicht gestürzt, ist nicht gefallen und hat kein Trauma. Ja. Okay. Ja. Eigentlich war meine Diagnose Pleuritis, und Differentialdiagnose könnte folgende Erkrankungen kommen in Betracht: ein Rippenfraktur, ein Exacerbation. Sie haben jetzt die Untersuchungen und die Ergebnisse, die haben Sie ja jetzt. Ja, genau. Und dann weiter. Ich Genau. mache ich weiter. Ich habe Röntgenaufnahme gemacht, und da hatte ich eine Rippenfraktur auf der 8. Rippen gesehen. Dann habe ich und auf der linken Apex der Lunge habe ich eine weiße Flecke. Das ist eine Verschattung. Nicht Apex ist ja ganz oben die Spitze, sondern am Oberlappen. Ja, im Oberlappen habe ich eine Verschattung gesehen. Deswegen wollte ich noch ein CT-Thorax Jawohl. veranlassen. Und bei CT-Thorax habe ich eine Raumforderung gesehen. Und noch im linken Brust, Wo ist die Raumforderung? ist der Raumforderung ist mit Oberlappe in der linken Lunge und in der Brust auch. Ein 2 cm noch eine Raumforderung habe ich gesehen. Und dann haben wir eine Konsultation bitten vom Gynäkologen oder um eine Nadelbiopsie durchführen zu lassen. Okay. Ja. Heißt, woran denken Sie jetzt? Welche Diagnose haben Sie jetzt? Was ist Ihr? Erstmal hätte sie eine Mammazea und oder Bronchialkarzinom, aber meiner Meinung nach, das ist ein Mammazea und eine Metastasierung im Oberlappen. Also, dann würde man sagen, mit der Rippenfraktur, das ist wahrscheinlich eine ossea pulmonal metastasiertes Mammakarzinom links. Okay, ja. Ja, das ist der Verdacht jetzt. Weil sie hat kein Trauma, sie hat keinen Sturz, sie hat keine Verletzungen, ist nicht hingefallen und sie hat eine Rippenfraktur. Also eine Rippe bricht nicht so schnell. Also muss man davon ausgehen, dass es eine metastasenbedingte Fraktur Ja. ist. Allein da reicht es schon leicht zu husten und schon geht es Ding kaputt. Also, dann muss man jetzt mit dem Bild denken, dass sie höchstwahrscheinlich, also man würde sagen, ein hochgradiger Verdacht auf ein ossea- und pulmonal metastasiertes Mammazea links hat. Ja, das heißt, sie veranlassen jetzt noch weitere Untersuchungen, ein Knochenzintigramm, ein Abdomensonogramm, um zu schauen, ob auch eine Leberfilie, also Lebermetastasen vorliegen oder ob im Knochen-Skelettsystem andere Zentigrafie, ja. Knochenzintigraphie, ob andere Bereiche befallen sind oder nicht. Natürlich eine Standsbiopsie, die gibt uns dann einen Bericht oder einen Aufschluss Und oder einen Aufschluss Diagnose. Rezeptorbestimmung ist wäre auch wichtig, aber bei Ja. der Metastasierung wäre es nicht hilfreich, vielleicht. Genau. Ich fand das ein sehr interessantes Bild. Die Patientin, die Mutter, kommt mit ihrer Tochter und sagt, ja, sie hat so Rippenschmerzen. Ne? Man denkt, Pleuritis, vielleicht Bronchitis. Aber ich hatte ein komisches Gefühl, als die Patientin sagte, sie hat es seit 3 Wochen und es war nichts vorgefallen. Meine erste Frage war, bist du hingefallen oder gestürzt? Alte Frauen stürzen immer wieder. Sie sagte nein. Und ich wollte dann kein Röntgen, ich wollte sofort ein CT. Ich habe sofort ein CT veranlasst und da hat man das sofort gesehen. Ja, Jetzt ist auf die alle. Tochter sehr traurig und die Mutter sagt, ach, was soll's, ich bin schon sehr alt, kein Problem. Wirklich.